Witzens Kupferstich zeigt einen monströsen Mann, unbeholfen tanzend wie ein Bär. Seine Füße sind krallenbewehrte Tatzen, seine Hände Pranken. Er hat mit dem Arm weit ausgeholt, um mit einem gewaltigen Schlägel die Trommel zu schlagen. Das Gewand ist roh und zerfranst, neben Fratzen zeigt es Schlangen. Der Kopf steckt in einer Pelzkappe mit auffällig abgespreizten Ohren. Sie wird gekrönt von einem mächtigen Rentiergeweih. Die ganze Anmutung ist animalisch, dämonisch, teuflisch. Zwei Hunde bilden das Publikum. Die Bildunterschrift lautet: Ein Schamane oder Teufelspriester im tungusischen Land. Bemerkenswerterweise wird das Bild bis heute immer wieder ohne jeden weiteren Kommentar als Darstellung eines sibirischen Schamanen reproduziert. Ganz so, als ob es sich um ein authentisches, ethnografisches Dokument handelte. Nichts könnte falscher sein. Dabei sei doch schon verdächtig, bemerkte bereits die Anthropologin Roberte N. Amayon, dass der Schamane einen langen und kräftigen Bart trage, obwohl man es dort mit eher bartlosen Völkern zu tun habe. Betrachten wir es genauer. In dem Kupferstich verschmelzen zwei Bildtraditionen, die mit den beiden vorgestellten Kontexten der damaligen eurozentrischen Wahrnehmung korrespondieren. Zunächst ist da die christliche Perspektive. Das Bild zeigt tatsächlich, wie die Bildunterschrift besagt, einen Teufelspriester, ob nun Geweih oder Hörner. Die Teufelsassoziationen sprangen jedem damaligen Betrachter ins Auge. Und die Ohren? Die Gebildeten mochten sie für Midas-Ohren halten. Der phrygische König war von Gott Apollon mit Eselsohren bestraft worden, wie sie typisch waren für die Satyren, die dämonischen, ewig geilen Mischwesen aus dem Gefolge des Dionysos, die in christlichen Zeiten manche Teufelsausgestaltung inspirierten. Dem breiten Volk waren die Eselsohren vertraut, weil sie die Schellenkappen der Narren schmückten. Esel waren im Volksglauben übel beleumundet. Es hieß, bei der Schöpfung hätten sie die langen Ohren des Teufels erhalten. Entsprechend waren Eselsohren Symbole der Ketzerei. Eine Allegorie der Häresie des Antonius Eisenhäut aus dem Jahr 1589 setzt es ins Bild. Eine Frauengestalt voll tierischer Attribute und mit prachtvollen Eselsohren.